Kapitel 10. Max liegt auf seinem Bett. Der Film ist so langweilig. Nein, er ist eigentlich nicht langweilig, nur Max wollte den Film so gern zusammen mit Jannik sehen. Aber jetzt ist er allein. Er ärgert sich, dass sie sich gestritten haben. Was Jannik wohl gerade macht? Sitzt er in seinem Zimmer und ärgert sich auch? Oder ist er wirklich nochmal zu dem alten Haus gefahren? Und wenn er wieder Herrn Bernheimer trifft? Was für Gesichter die beiden dann wohl machen? Max muss lachen. Das Handy klingelt. Hey, was kommt denn da? Ein Foto? Von Jannik? Zwei Männer sitzen an einem Tisch. Zwei Männer? Und was machen die da? Max braucht ein paar Sekunden, bis er es versteht. Und dann wird ihm plötzlich ganz heiß. Jannik hat also recht gehabt. Diese Typen sind wirklich Drogendealer. Aber dann sind sie sicher sehr gefährlich. Was macht Jannik jetzt? Hoffentlich nichts Dummes. Hoffentlich ruft er gleich die Polizei. Max kann nicht mehr ruhig auf dem Bett liegen. Er schaltet den DVD-Player aus und ruft Jannik's Handy an. Nichts. Er ruft in Jannik's Wohnung an. Auch nichts. Schnell zieht Max seine Schuhe an. Dann läuft er hinunter, holt sein Rad aus der Garage und fährt los.